Planeta 2020. Planet 2020. 50 años de música electrónica. 50 years of electronic music. Thank you. Planeta 2020. Oh, Power Room. Das Programm für die folgende Meldung. Die Kybernauten haben Melbourne erreicht. Thank you.

50 años de música electrónica.

Planeta 2020. Planet 2020. 50 años de música electrónica. 50 years of electronic music.